Hey, Dicker, ich bin so weit weg vom Normalfall. Mein Kopf unter Strom, denn er Rat hat keine Zeit zum Labern. Bei mir wird geackert. Für die Hänger ist ein Jahr lang zu wenig für das, was ich an einem Tag schaff. Endlich nie wieder mit der Bahn fahren. Die Kohle auf der Bank hab statt Bullen an meinem Marsch dran. Großstadt, Dschungel, jeder Affe macht auf Tarzan. Bei Not liegt im Garten vergraben. Meine Bam Bam. Wasch die Hände in Unschuld fürs Karma. Alles für Familie, nämlich Arbeit, sein Vater. Hakuna Matata, du kippst vor dein Plasma. Lass mal, denn ich seh das Leben gestochen scharf. Mal die Luft schmeckt nach Abgas. Hier brennt das Pflaster. Willst du was da machen? Was und sitze nicht ein Arsch ab. Keine Zeit für Abfang, denn ich schlitter haarscharf am Abgrund vorbei. Doch bin immer noch zu nah dran, um auszubaden, was ein anderer wieder verkackt hat. Doch ich jammer nicht, denn ich weiß, das Leben ist ein Kraftakt. Auch wenn ich schon so weit gekommen bin, mach ich noch lange nicht langsam, denn das ist jetzt der Abfang. Benzin in meinem Blutkreislauf, das Feuer in den Augen hell. Ich seh, wie der Hass die Wut zwischen Asche und Blut auf der Haut verbrennt. Je näher sie der Sonne mit ihren Flügeln kommen. Sie denken noch, sie fliegen, aber fallen schon, weil sie brennen. Je näher ich der Sonne mit meinen Flügeln komme, wie der Phönix aus der Asche flieg ich auf, wenn die Flügel brennen. Hektik, Hektik, ein Schatten, der mir nachjagt. Zeitdruck, ein Bastard, hält mich jede Nacht wach. Keine Option, dass mein Körper mal schlapp macht, solange mein Kopf funktioniert und mein Wille noch Benzin in das Feuer meiner Augen gießt. Klappt das Ruhe, bevor ich den nächsten Schritt in mein Grab mach. Einmal zur Sonne und zurück, ein Tag im Olymp. Und ich weiß, ich schaff das, weil ich keine Flügel aus Wachs hab. Ich hinterlass was, nicht nur für Nathan, auch für meine Mannschaft. Einer, der immer loyal war, wie ein Soldat, der Macht und Macht und nie hinterfragt hat. So viel Lehrgeld bezahlt man, weil jeder Fehler mich stark macht. Über dem Standard, frei wie ein Adler. Und hier oben wird die Luft für euch knapp wie ein Kranker mit Asthma. Auch wenn ihr Hass habt, prallt das ab, denn wenn jede Wunde zur Narbe wird, meine Haut wie ein Panzer. Benzin in meinem Blutkreislauf, das Feuer in den Augen hell. Ich seh, wie der Hass die Wut zwischen Asche und Blut auf der Haut verbrennt. Je näher sie der Sonne mit ihren Flügeln kommen, sie denken noch, sie fliegen, aber fallen schon, weil sie brennen. Je näher ich der Sonne mit meinen Flügeln komme, wie der Phönix aus der Asche flieg ich auf, wenn die Flügel brennen. Komme wieder zu Treibsand und hält dich fest. Immer dran, wenn du fliegen willst. Doch nur der Wille, hier rauszukommen, bestimmt, wie groß die Kraft deiner Flügel ist. Jetzt bin ich so hoch geflogen, auch wenn ich brenn. Doch lass nicht zu, ich lass nicht zu, dass ich fall wie der Rest. Benzin in meinem Blutkreislauf, das Feuer in den Augen hell. Ich seh, wie der Hass die Wut zwischen Asche und Blut auf der Haut verbrennt.